WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Oh Mann, schon wieder 4 Minuten zu spät. Das ist nicht unsere Schuld. Wir bitten es trotzdem zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt Zukunft. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Zukunft sprechen. Habt ihr vor eurer Zukunft vielleicht Angst? Weil ihr krank seid, weil ihr vielleicht sehr schwer krank seid, weil ihr vielleicht Angst habt, bald zu sterben. Habt ihr große Freude, wenn ihr an eure Zukunft denkt? Freut ihr euch auf eure Zukunft? Vielleicht, weil ihr besondere Pläne habt, die ihr umsetzen wollt und da so einiges jetzt geplant ist und demnächst ansteht. Da möchte ich natürlich sehr gerne mit einem Wahrsager sprechen. Oder einer Wahrsagerin natürlich. Oder mit Leuten, die schon mal bei einem Wahrsager waren. Wie war's? Hat die Person richtig vorhergesagt oder war das alles Quatsch und ihr habt euch geärgert, dass ihr da viel Geld ausgegeben habt? Ja, und ich möchte ein bisschen mit euch rumspinnen, spekulieren. Wie wird unsere Zukunft in der Welt sagen wir mal, in 100 oder 200 Jahren sein, wenn wir alle nicht mehr da sind? Wie stellt ihr euch so die technische Entwicklung, die medizinische Entwicklung, vielleicht auch die politische Entwicklung vor? Also ein großes Thema, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Farok. Farok, stimmt das? Ja, man spricht Farok aus. Ja. Okay, du bist 23 Jahre alt, grüß dich. Genau, ja. Hallo. Du hast zum Thema Zukunft angerufen. Warum? Ja, genau. Ich habe seit Ende 2011, bin ich an Multiple Sklerose erkrankt. Nochmal, stopp. Du musst sehr deutlich sprechen, weil die Leitung schlecht ist. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur 2011 verstanden. Ich bin seit 2011 an multipler Sklerose erkrankt. Ah, verstehe. Genau. Mhm. Und seitdem bin ich auch auf dem rechten Auge blind. Ja. Und war auch schon knapp ein halbes Jahr auf der kompletten linken Körperhälfte gelähmt. Ja. Und die Ärzte haben ja damals gesagt, die wissen nicht, wie meine Zukunft ausschaut und ich auch nichts planen. Was für ein Gefühl ist das? Weil alles ungewiss ist. Ja, genau. Was ist das für ein Gefühl, wenn man in den jungen Jahren, du bist 23 Jahre alt, die Diagnose MS bekommt? Was hast du da gedacht und empfunden? Also am Anfang habe ich nichts gedacht, weil ich das noch nicht kannte. Mhm. Aber dann habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und wusste auch, was auf mich zukommt. Mhm. Und ja, das Gefühl, was soll ich da sagen, dass man denkt sich halt, wieso ich, wieso jetzt, wieso nicht in 30 Jahren? Warst du vorher ein ganz normaler, gesunder, junger Mann? Ja, davor war ich total gesund. Ich hatte auch knapp 4 Jahre überhaupt nichts, kein Schnupfen, gar nichts. Mhm. Über Nacht war ich plötzlich gelähmt. Ach, du warst über Nacht plötzlich gelähmt und dann hat man dich auf den Kopf gestellt und da ist die Diagnose dann gefallen. Ja, genau. Also ich bin abends eingeschlafen, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und konnte mich kaum mehr bewegen. Mhm. Eine Woche später konnte ich auch nichts mehr sehen auf dem rechten Auge und wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Nun ist das ja eine Erkrankung, die in Schüben verläuft. Wie ist es heute? 2011 hat es angefangen, jetzt haben wir 2013, ungefähr Mitte des Jahres. Wie geht es dir ganz aktuell heute? Also heute ist es so, dass ich auf ein Medikament eingestellt bin und ich bin halt noch auf dem rechten Auge blind und es wird sich auch nicht mehr ändern. Wie kannst du dich bewegen? Also das geht jetzt, im Moment geht es noch, aber gerade habe ich auch einen Schub und dort kann ich mein linkes Bein nicht spüren und ich gehe nicht laufen. Wenn man einen solchen Schub bekommt, wie macht sich das im Körper bemerkbar? Wie merkt man das? Also ich habe es gemerkt, der Körper wird pelzig, als wie wenn ein Körperteil eingeschlafen ist und es wacht halt nicht mehr auf. Mhm. Geht das auch einher, dass man sich grundsätzlich dann irgendwie schlechter, vielleicht ein bisschen mitgenommener fühlt? Also man ist Ding, wenn man die Krankheit hat, ist man von Natur aus eigentlich dann leichtfällig für Krankheiten, Schnupfen. Also ist man empfänglich für die Erkrankung, ja. Genau, man ist auch allgemein schwächer. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Bauchmuskeltraining machen würde, ja, auch nicht so lange ein normaler Mensch braucht, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Die Leitung ist wirklich sehr schlecht. Du brauchst die doppelte Zeit, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ja, genau. Ja, so war das. Nun, soweit ich informiert bin über diese schwere Erkrankung, kann man ja keine Prognosen sagen. Genau. Wie haben deine Ärzte das denn erklärt? Wie ist der Verlauf, die Verlaufsform bei dir? Also mir haben die Ärzte das so erklärt, dass ich einen schubförmigen Verlauf habe. Also es kann immer mal wieder sein, dass bestimmte Stellen an meinem Körper wie gelähmt werden, als dass ich sie nicht mehr spüre. Und meine Zukunft halt ungewiss ist. Der Arzt, also als ich im Krankenhaus war, hat man mir gesagt, für die Zukunft planen, er weiß, ich könnte in einem Jahr im Rollstuhl sein, aber auch in 20 Jahren. Ja, das heißt in deinem Fall ganz besonders, dass man jeden Tag, der einigermaßen gut verläuft, sehr wertschätzen muss und darüber glücklich sein sollte. Ja, genau. Weil man nicht weiß, was vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat, geschweige denn nächstes Jahr ist. Genau. Wie siehst du denn so deine Zukunft? Wenn du an deine Zukunft denkst, welches Gefühl hast du dann? Also ich habe sehr viel Angst. Also wenn ich daran denke, im Rollstuhl zu sitzen, macht es mir nicht so viel aus, aber wenn ich daran denke, noch auf dem linken Auge blind zu werden, das wäre die Hölle eigentlich. Also das wäre unvorstellbar für mich. Und vor allem, seit heute hat mich jetzt auch meine Freundin verlassen, weil ich MS habe und einen Bandscheibenvorfall, mit der ich eine Tochter habe. Ach du je, du hast eine Tochter mit der Freundin und wie lange wart ihr zusammen? Wir waren jetzt 4 Jahre zusammen. Und deine Freundin? Ihr wolltet heiraten? Nee, wir wollten zusammenziehen jetzt. Aber da ich jetzt beim Umzug nicht so viel mithelfen kann und wieder einen Schub bekomme, hat sie halt jetzt einfach auch Schluss gemacht, weil sie meint, das wäre in meinem Bein, das wäre ein Muskelkater und ich wäre untrainiert und so weiter und so fort. Also sie glaubt dir das gar nicht so richtig, oder wie? Ja, genau. Sie sagt halt, also ich soll mich wie ein Mann verhalten und nicht so tun. Aber wie kann man denn sowas sagen? Du warst in Kliniken, dass es ärztlich attestiert, dass du diese schwere Erkrankung hast. Wie kann sie denn sowas dann sagen? Ja, und ich weiß auch nicht, wie sie das sagen kann. Vor allem, die war niemals dabei beim Arzt und weiß gar nicht, wie das ist. Also ich muss ja auch jedes Monat zum Arzt gehen und bekomme dort eine Infusion. Ja. Aber da musst du doch jetzt besonders fertig mit den Nerven sein, wo du noch jetzt auch noch verlassen wurdest von deiner Freundin. Also ja, klar bin ich jetzt gerade total fertig, weil vor allem ich habe auch meine alte Wohnung für sie aufgegeben und dachte, dass ich halt glücklich mit der werde. Und jetzt hat sie mich verlassen, rausgeschmissen und jetzt habe ich auch keine Wohnung mehr. Ja, wo wohnst du jetzt? Ich kann bis zum 25. Mai noch in der Wohnung bleiben. Aber danach muss ich halt schauen, muss ich dann ab und zu bei meinem Bruder schlafen, bei meiner Mutter. Kannst du noch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen? Ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum Verkäufer. Das geht. Aber die musste ich auch gerade pausieren, weil das dort zu viel war und ich ja dort einen Schub bekommen habe. Deswegen bin ich gerade auf der Suche nach einem neuen Betrieb. Ich verstehe. Aber es ist ein bisschen schwierig mit der Krankheit. Also ich kann das erahnen und mir sehr gut vorstellen, dass wenn man, wie gesagt, in dem Alter so eine Erkrankung bekommt, dass einen das völlig aus dem Tritt bringt. Und wenn dann die Freundin einen auch noch verlässt, was ich immer ganz schlimm finde, ich habe das ja schon ein paar Mal hier gesagt, weil ich so oft hier höre, ich bin immer fassungslos, wenn die Partner einen verlassen aufgrund einer schweren Erkrankung. Mein Lieber, dessen Name ich nicht richtig aussprechen kann. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Alles Gute. Und es gibt ja wirklich auch Verläufe bei dieser Erkrankung, wo die Menschen durchaus sehr alt werden können, und wo die Schübe immer weiter auseinander sind. Das gibt es ja auch. Das ist ja alles nicht so, so klar. Ja. Nun bist du wegen deiner Freundin natürlich auch sehr angeschlagen. Magst du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Nee, das passt so. Das passt so, okay. Genau. Das war ja nur ein Angebot. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute, mein Lieber, und einfach viel Glück in jeglichem, in allen Bereichen. Okay, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Wiederhören, ciao. So, meine Lieben, solltet ihr gerade zufällig reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Zukunft. Ich möchte gerne mit euch über eure Zukunft reden. Habt ihr Angst vor eurer Zukunft? Weswegen auch immer? Krankheit, Tod, Trennung, was es so alles gibt an schlimmen Dingen. Arbeitslosigkeit vielleicht. Freut ihr euch auf eure Zukunft? Habt ihr tolle Sachen vor? Wollt ihr vielleicht eine irre Reise machen? Vielleicht etwas ganz Ausgefallenes? Und wart ihr schon mal bei einem Wahrsager? Und ich würde auch gerne mit einer Wahrsagerin mal sprechen hier in der Sendung, was die uns so alles zu sagen hat. 0800 220 50 50. Hier ist Marie-Louise. Die Marie-Louise ist 73. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mal erzählen, dass ich seit Jahrzehnten zur Wahrsagerin gehe. Sag. Insgesamt bin ich bei 3 Wahrsagerinnen gewesen. Ja. 2 sind etwas älter. Die eine war sehr alt und die fragte dann, als ich kam, hat rot erleuchtetes Zimmer und Kerzen brannten. Und dann fragte die immer nur, ja, was sollen wir denn mal sagen? Wie viele Kinder haben Sie? Was sollen wir denn mal sagen? Und dann habe ich nach 10 Minuten gesagt, ich gebe Ihnen 20 Mark, da war noch D-Mark. Ja. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Und die anderen beiden, die sagen wirklich für meine Begriffe die Wahrheit und das schreibe ich mir dann mit. Und wenn ich zu Hause bin, schreibe ich mir das nochmal ins Saubere. Ja. Und anschließend, wenn irgendwas eintritt, denke ich, das hat die doch damals gesagt. Ah. Und dann hole ich mir meine Blätter raus. Sehr pfiffig. Das heißt, du kannst es dann kontrollieren. Ich kann das dann kontrollieren. Dann streiche ich das durch. Und es hat schon, viele Dinge sind schon eingetroffen. Ja, viele Dinge sind eingetroffen. Ich habe damals vor 12 Jahren meinen zweiten Mann kennengelernt. Mhm. Und der ist dann auch dahin gegangen. Und sie hat ihm dann auch alles gesagt, was er ja nur alleine wusste, das wusste ich ja nicht, was die Wahrheit für ihn war. Mhm. Und also wie gesagt, alle 2-3 Jahre gehe ich dorthin. Sie ist jetzt, glaube ich, 75 Jahre. Ich habe sie jetzt 2 Jahre nicht besucht, aber ich will doch mal versuchen, ob sie es weitermacht, weiß ich nicht. Aber ich will es noch mal versuchen. Ich glaube da fest dran. Wie macht die das denn? Wie guckt die denn? Die legt, da muss man, sie legt Karten und dann nach den Karten spricht sie dann und später hat sie einen ganz schwarzen Kaffeesatz in einem Mokka-Tässchen und daraus liest sie dann auf. Und was kostet der Spaß? Ja, es hat damals 50 Mark gekostet und kostet jetzt 80 Euro. Ja. Kann man ja bezahlen. Das dauert so eine gute 1,5 Stunde. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube ganz, ganz fest daran. Abgesehen von dem genannten Beispiel, was gab es noch für Vorhersagen, die dich doch beeindruckt haben, weil die vorhergesagt wurden, die Ereignisse? Ja, zum Beispiel, dass ich meinen zweiten Mann kennenlernen würde und dass der Kinder hätte. Und die Kinder wären mir aber nicht so gut gesonnen. Ja. Ich nehme ja mal an, ich war ja dann als Ersatzstiefmutter sozusagen. Ja. Und könnte der ja auch ins Schwarze geschossen haben, ist ja nun nicht so ungewöhnlich. Das ist nicht so ungewöhnlich, ja. Aber ich habe jetzt leider die Blätter nicht zur Hand, weil ich spontan angerufen habe. Ja. Aber ich kann nur sagen, es ist alles wahr bis jetzt. Ja, ohne dass wir jetzt noch weitere Beispiele so hören können. Ja, das ist vor lauter Aufregung fällt mir jetzt gar nicht ein. Worauf ich hinaus will, es gibt ja so allgemeine Sachen, die Wahrsager meistens formulieren und die treffen dann irgendwie auch ein. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte bei dir, ob irgendwas ganz Spektakuläres vorhergesagt wurde, was die wirklich nicht kombinieren hätten können. Da fällt dir aber auch nichts ein. Ja, jetzt auf Anhieb. Wegen der Blätter, ich verstehe schon. Aber ich denke, wenn ich das jetzt so im Nachhinein alles so überlege, es war gar nichts dabei, was allgemein ist. Ja, aber ich bin immer so skeptisch den Brüdern und Schwestern gegenüber, weil die natürlich auch psychologisch sehr pfiffig sind und man kann viele Dinge auch so vage formulieren, die treffen dann irgendwann auf einen zu. Ja, aber wenn sie gar nichts sagen, wenn ich da hinkomme, ich sage kein Wort, die hat mich am Anfang hat sie mich gefragt, wie ich heiße natürlich, Und mehr habe ich nicht gesagt und mehr sage ich auch nicht. Mhm. Und dann erzählt sie die anderthalbe Stunde, erzählt sie dann, dann guckt sie mich dabei an. Mhm. Ich gebe aber kein Wort von mir. Mhm. Und wie gesagt, ich schreibe das dann mit. Und zum Schluss muss ich bezahlen, dann gehe ich nach Hause und dann denke ich, ja, das stimmt doch und das stimmt doch. Und alles tritt dann im Laufe der Jahre, kann man sagen, nicht im Laufe des Monats oder so, dann kommt wieder irgendetwas vor, wo ich denke, das hat die doch gesagt. Zum Beispiel, dass meine Kinder geschieden wären, dass ich selber geschieden würde, da war ich noch nicht geschieden, dass ich selber geschieden würde, was ich nie geglaubt hätte, dass das eingetroffen wäre. Ja. Dann habe ich nur gedacht, was erzählt sie dir da von Quatsch? Aber das ist alles eingetroffen. Und es sind jetzt noch gewisse Dinge, die noch nicht irgendwie eingetroffen sind oder wo ich noch nicht sagen kann, ja, das könnte sein. Und ich muss sagen, ich glaube da fest. Marie-Louise, sagen die auch etwas über dein Todesdatum? Nicht direkt. Sie hat gesagt, meinen 80. Geburtstag, ich bin jetzt 73, meinen 80. Geburtstag würde ich noch ganz groß feiern. Ja. Sie sagt dann nicht, sie sterben mit 82 oder mit 81. So sagt sie nicht. Also vom Tod sprechen die eigentlich nicht. Ja. Noch eine Frage zu dem Kaffeesatz. Das ist ja fast schon ein bisschen witzig und Klischee mit dem Kaffeesatz lesen. Wie geht denn das? Dann hat die so ein kleines Mokkatässchen und da drin ist Kaffee. Den hat sie vorher schon aufgeschüttet. Das ist ein richtiger Satz. Das Tiefe vom Kaffee dann hinterher. Und dann muss ich da meine Finger oben auf das kleine Tässchen halten und dann sagt sie das. Achso, und trinkt sie vorher den Kaffee ab? Nein, das ist schon abgeseit oder wie irgendwie. Ne? Dann musst du den Finger oben drauf halten oder in den... Obendrauf. Obendrauf. Nur festhalten und währenddessen spricht sie. Und dann spricht sie. Das ist ja lustig. Und warum muss es Kaffeesatz sein? Hat sie dir das mal erklärt? Das hat sie nicht gesagt, das weiß ich auch. Könnten ja auch alte Teeblätter sein oder so. Ja, nein, also bei ihr ist es Kaffeesatz. Ich verstehe. Ja. Und dann muss es auch so bleiben. Ja, dann muss es auch so bleiben. Finde ich auch. Wann geht's wieder hin zum Wahrsager? Ich habe jetzt die Tage noch zu meinem Mann gesagt, ich muss noch mal gehen. Sie war, glaube ich, krank. Ich habe sie mal in der Stadt von Weitem gesehen. Ja. Und ich will jetzt also im nächsten halben Jahr noch mal dort erscheinen. Gehst du denn zum Beispiel jetzt auch dahin mit einer konkreten Frage? Nein, ich frage nicht. Es hat sich ja vielleicht im Laufe der letzten 3 Jahre einiges bei mir verändert und dann muss ich ja hören, ob sie das weiß. Genau, also du hörst dann auch, ob sie die Vergangenheit richtig sehen kann bei dir, ohne dass du etwas erzählst. Genau, ich sage gar nichts. Und dann bist du gespannt, was sie dann über die Zukunft sagt und du schreibst mit. Ja. Genau so. Ja. Ja, Marie-Louise, bin ich in guter Hoffnung, dass sie dir gute Dinge sagen wird. Ja, man muss ja, wenn man dahin geht, ich sage immer, wenn ich so etwas mache, dann muss ich auch das Unangenehme ertragen natürlich, können. Natürlich. Ne, und wenn Leute zu mir sagen, ja, da ging ich auch mal gerne hin, dann sage ich immer, du kannst nicht einfach sagen, da ging ich auch mal gerne hin, sie könnte dir ja auch was Negatives sagen. Aber, und wenn du das ertragen kannst, dann kannst du dahin gehen. Aber du hast in all den Jahren oder Jahrzehnten, wie du sagst, nie das Gefühl gehabt, ach, das ist alles Quatsch. Nein. Spötenkickerei oder wie man das so sagt. Niemals. Nie. Du bist eine... Ich war immer so erstaunt, was da so oft... Manches konnte ich ja sofort nicht deuten. Ja, ja, ja. No, das habe ich dem, wie gesagt, mitgeschrieben. Und nach Jahren so, ich war 34 Jahre verheiratet, bin dann geschieden worden. Ja, ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich geschieden wurde. Ja, ich finde das... Das hat die aber schon im Voraus gesagt. Ich finde das einen guten Trick mit dem Mitschreiben. Da kann man das wirklich... Nochmal lesen, dann schreibe ich das in Zauber, dass ich es gut lesen kann. Ja. No? Und dann lege ich das weg. Und manchmal denke ich, Moment, das hat doch damals die Wahrsagerin gesagt. Ja. Und dann hole ich die Blätter wieder raus und suche das und streiche das durch. Das ist eine gute Idee, Marie-Louise. Das sollten die anderen auch machen, die zum Wahrsager gehen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und für deine Schilderungen. Ja, bitte sehr. Und wünsche alles Gute weiterhin. Ich wünsche dir auch alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. Tschüss. So, mein Lieben, Thema Zukunft und das habe ich vergessen gerade zu erwähnen. Ich möchte auch gerne mit euch darüber sprechen, so ein bisschen, lasst uns mal gemeinsam fantasieren, wie ihr euch die ferne Zukunft vorstellt. Ich mache das immer sehr gerne und finde das ganz spannend und lese auch immer ausgesprochen gerne Artikel über so neue wissenschaftliche Entwicklungen, die ja in eine gewisse Richtung weisen können. Und ich glaube zum Beispiel, ich kann es zeitlich nicht nennen, aber ich glaube, dass wir nicht mehr, aber unsere Nachfahren, vielleicht so im nächsten Jahrhundert, bestimmt 150 oder 200 Jahre alt werden. Ich glaube, dass der Alterungsprozess des Menschen durchschaut wird und der Code geknackt wird, was vielleicht dazu führen kann sogar, dass die Menschen irgendwann überhaupt nicht mehr sterben, es sei denn durch einen Unfall, aber nicht durch Alterung und nicht durch Krankheit. Das bringt natürlich dann ganz viele soziologische Probleme auch mit, weil es dann immer mehr Menschen auf der Welt gibt. Aber dieses wiederum wäre zu lösen, dass der Mensch aussiedelt auf andere Planeten und dort Kolonien schafft. Und ja, vielleicht gibt es auch für eine gewisse Zeit die Unsterblichen, die Geld haben, sich das zu leisten. Vielleicht gibt es ein Medikament, das einen unsterblich machen kann. Und die Sterblichen. Vielleicht gibt es auch Kriege deshalb. Also wie auch immer. Wie stellt ihr euch das vor? 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Nadine. Nadine ist 36. Auch zum Thema Zukunft. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch mit dir endlich mal sprechen zu können, ja. Wenn auch das Thema nicht schön ist. Oh. Also für dich ist die Zukunft nicht schön? Es geht nicht um mich, es geht um Gabi. Ja, wer ist Gabi? Gabi ist eine junge Frau, die ist 48, hat MS schon seit 20 Jahren und wird am 21. Mai um 11 Uhr ihren, ja, wie soll ich das sagen, ihren Sterbetermin in der Schweiz haben. Ah, sie fährt in die Schweiz, um dort aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das nennt sich irgendwie attestierter Suizid, heißt das, ja. Genau. In welchem Verhältnis stehst du zu Gabi? Ich habe Gabi im Januar im Krankenhaus kennengelernt. Wir haben zusammen auf einem Zimmer gelegen. Und ja, daraus hat sich jetzt eine Freundschaft entwickelt. Eine enge Freundschaft? Ja, weil ich ja vom ersten Tag an wusste, dass sie in die Schweiz möchte. Wie lange kennt ihr euch denn jetzt überhaupt schon? 4 Monate. Ach so, erst 4 Monate. Aber es war halt, oder es ist auch noch sehr intensiv. Manche Menschen, die kennen sich 10 Jahre lang. Ja. Nun ist es ja so, wenn man in die Schweiz fährt, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, muss man wirklich sehr, sehr, sehr final erkrankt sein. Das wird dann bei Gabi so sein. Genau. Wie beschreibst du uns mal ihren Zustand im Moment? Ihr Zustand ist so, dass sie komplett pflegebedürftig ist. Essen, Trinken, also das zu trinken wird ihr mit einem Strohhalm gereicht. Mhm. Sie muss gefüttert werden. Sie kann nur noch den rechten Arm eingeschränkt und die rechte Hand bewegen. Mhm. Alles andere nicht mehr. Sie hat auch schon, wie nennt man die Decubitus, davon hat sie 3 Stück, also offene wunde Stellen bis ja. auf den Knochen. Und da ist es egal, ob sie jetzt liegt oder im Rollstuhl sitzt. Wie lange geht es ihr schon so extrem schlimm? Sie ist ja schon seit 20 Jahren im Rollstuhl, aber so schlimm jetzt erst, ich würde mal sagen, das letzte Jahr, dass es so dramatisch ist. Nun woher ging das alles noch? Hat Gabi Angehörige? Sie hat einen Ehemann, auf den ich jetzt nicht unbedingt mehr eingehen möchte, und hat auch noch Vater und Mutter und einen sehr guten Freund, der schon 30 Jahre lang mit ihr befreundet ist, eng befreundet ist. Ja, in diesem schwer kranken Zustand, wo befindet sie sich im Moment? Immer noch in einer Klinik oder im Pflegeheim? Oder im Pflegeheim. Nun ist das ja so, dass man nicht einfach mal heute entscheiden kann, ich fahre in die Schweiz, um doch zu sterben. Da muss man ja auch Mitglied sein, das muss ja alles eingefädelt werden. Das hat sie sich auch schneller vorgestellt, ja. Das war jetzt auch ein Prozess von 5 Monaten. Ja, man muss Atteste vorlegen und so weiter. Das ist, es war sogar ein Psychologe, war bei ihr vor Ort. Und die entsprechende Sterbehilfeorganisation hat sie akzeptiert, sodass sie dann wirklich dann am 21. Mai dort sterben wird können? Sie hat 2 andere Termine schon gehabt, die dann seitens der Schweiz verschoben wurden. Ja, und jetzt hat sie den 3. nach dem Gespräch mit dem Psychologen, den 3. offiziellen, ist jetzt wohl wirklich offizieller Termin in der Schweiz, schriftlich bestätigt, was vorher nicht der Fall gewesen war. Ja. Als sie dir das erzählt hat, wie hast du darauf reagiert? Also, dass sie sich töten lassen möchte? Ja, gut. wir haben uns im Krankenhaus so kennengelernt. Wir haben darüber gesprochen, dass ich aufgrund meiner eigenen Vorerkrankung einen Lehrgang zur Sterbebegleitung machen möchte. Und sie sagte mir dann, dass sie gerne in die Schweiz möchte. Mhm. Und daraus ist ja dann, also sie hat mich gebeten, ihr die Nummer rauszusuchen. Ja. Von der Schweiz. Da hatte sie noch gar keinen Kontakt mit der Schweiz. Also, verstehe. Und da war ich natürlich dann auch hin und her gerissen. Was mache ich jetzt? Die Frage, helfe ich ihr jetzt dabei? Genau, ja. Hast du ihr dabei geholfen? Ja, ich habe ihr dann die Nummer rausgesucht, habe ihr dann aber gesagt, aber alles andere, alles weitere musst du jetzt mit deinen Angehörigen machen. Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Wenn du dich auch für diese Thematik auch interessierst und einen Kursus zur Sterbebegleitung machen möchtest, übrigens kurz zwischengefragt, was für eine Erkrankung hast du? Ich hatte eine Hirnblutung. Ah ja, geht es dir denn wieder einigermaßen gut? Ja. Ja. Im Vergleich zu Gabi natürlich. Ja. Also wenn du dich mit dieser Thematik beschäftigt hast, vorher schon, welche Einstellung hast du denn zur aktiven Sterbehilfe? In ihrem Fall, also das war jetzt auch ein Prozess. Ich habe sie natürlich vom ersten Tag an auch versucht, da irgendwie abzubringen von und habe das über die 4-5 Monate versucht. Mhm. In ihrem Fall, sie spricht jedes Mal davon, ich bin gefangen in meinem eigenen Körper. Mhm. Und ich sehe ja auch, wie abhängig sie von anderen Menschen ist. Und wie sehr sie leidet. Ja. Das heißt, Der bekommt natürlich jetzt noch alles mit. Sie ist also ganz fit, auch wenn sie sich verbal nicht mehr so ausdrücken kann, aber sie bekommt alles mit und das ist eben das Schlimme. Das heißt, du hast Verständnis für diesen Wunsch und findest es richtig, dass sie es macht? Das ist eine schwierige Frage. Richtig, nein, weil ich natürlich auch der Meinung bin, mit Pflegedienst und wenn man zusammen wohnen würde, dann würde man das alles hinbekommen. Sagt sie das denn auch? Also wenn man, ich vermute mal aufgrund deiner Bemerkung gerade, dass das Verhältnis zu ihrem Mann nicht so gut ist. Das ist wirklich nicht so gut. Das ist nicht so gut, ja. Das heißt, sagt sie das denn auch, wenn sie eine gut funktionierende Partnerschaft hätte und zu Hause sein könnte und vom Partner gepflegt würde sie das nicht wollen? Sagt sie das? Bis zu dem Punkt, wenn, natürlich schon. Aber ich wäre dann immer noch abhängig, 24 Stunden von anderer Hilfe. Und ich wäre dann immer noch gefangen in meinem eigenen Körper. Und irgendwann spielt der Kopf auch nicht mehr mit. Genau, und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann kann sie die Entscheidung nicht mehr treffen. Deswegen sagt sie dann lieber jetzt. Ich höre aus deiner Antwort immer noch eine gewisse Ambivalenz zu dieser Thematik. Dennoch die Frage, stehst du jetzt klar an ihrer Seite und respektierst ihren Wunsch? Ich habe vom ersten Tag an ihrer Seite gestanden und ich würde jeden Wunsch respektieren. Wirst du sie denn auch begleiten in die Schweiz? Sie hat mich gefragt, aber das ist jetzt nicht der Fall. Ich bleibe jetzt bei der, also hoffentlich kann ich Mutter und Schwester irgendwie vereinen, dann bleibe ich bei denen zu diesem Zeitpunkt, aber ich werde nicht mitfahren. Da fährt der Vater mit und dieser Freund, der schon 30 Jahre mit ihr befreundet ist. Es ist ja so, dass die Angehörigen dann mit in dieses Zimmer gehen können. Die Bedingung ist ja bei dem assistierten Suizid in der Schweiz, dass die betroffene Person den tödlichen Trunk selbst noch zu sich nehmen können muss. Ist das in Ihrem Fall so? Deswegen gab es auch wohl wurden die Termine wohl zweimal verschoben. Da das nicht klar war, da sie ja nur die Hand und den Arm eingeschränkt irgendwie bewegen kann. Aber vielleicht könnte sie es mit einem Strohhalm trinken. Ja, und das hat man jetzt wohl dann auch, das hat der Psychologe dann auch, der befürwortet das Ganze auch mittlerweile. Wie hat denn jetzt ihr restliches Umfeld darauf reagiert? Also der gute Freund oder die Eltern? Ja, die Eltern, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Die Eltern sind die Eltern. Und das ist schon alles sehr krass, natürlich. Ja, also für die Eltern ist es ganz schön. Aber für die Eltern ist es... Das Umfeld ist erschüttert, natürlich. Und wir versuchen es ja alle irgendwie zu verabschieden. Aber mittlerweile sie leidet wirklich und mittlerweile in ihrem Fall, sage ich jetzt mal, nur in ihrem Fall, kann man es nachvollziehen. Mhm. Nun ist das ja leider so, dass das in Deutschland nicht möglich ist, was ich ja sehr beklage und kritisiere, sodass die schwerkranken Menschen, so auch jetzt deine Freundin Gabi, die unwürdigen Umstände über sich ergehen lassen muss, in ihrem schwerkranken Zustand noch die weite Reise in die Schweiz zu machen. Das ist es, ja. Wie wird das bei einem so schwerkranken Menschen, der so pflegebedürftig ist, wie wird das organisiert? Das wird nur seitens der Familie organisiert und sie muss also wirklich 8 Stunden mit dem Zug dahin fahren. Wahnsinn, unglaublich. Und wenn sie das nicht schafft, ja, dann ist das halt ihr Problem, ne? So geht man damit um. Aber du sagst, dass sie wirklich ein Pflegefall mittlerweile ist. Das heißt, kann sie denn überhaupt noch aufstehen und könnte sie zum Bahnhof in eine Bahn einsteigen? Sie besteht jeden Tag darauf, in ihren Rollstuhl zu kommen. Ach so, weil sie okay. natürlich sagt, sie mag die Position nicht, im Bett liegend mit jemandem zu sprechen, weil ja dann von oben herabgeguckt wird. Verstehe. Und sie fühlt sich im Rollstuhl dann schon anders. Gut, dann kann das natürlich, dann wollen wir das für sie hoffen, dass sie dann im Mai, am 21. Mai noch so stabil ist, dass sie diese Reise auch schafft und bewältigt. Ja. Das hoffen wir alle, ja. Ich finde das sehr bedauerlich, dass diese Möglichkeit nicht in Deutschland besteht. Das ist ja meine Position. Ich möchte in Deutschland keine Sterbehilfeorganisationen haben, sondern ich möchte, dass das im palliativmedizinischen Bereich oder im Hospizrahmen als letzte, das wäre schön, ja. als letzte palliativmedizinische Angebot möglich ist. Ja. Dann müssten die Menschen eben nicht diese Tortur noch auf sich nehmen, um beispielsweise in die Schweiz zu fahren. Zumal sie ja auch, also letzte Woche war es dann ganz dramatisch und dann sagte der Arzt auch, wenn sie sich, also es war ein, zwei Tage waren das nur. Ansonsten ist sie schon bemüht, uns vorzumachen, das sei ja alles irgendwie soweit okay. Mhm. Und da sagte der Arzt dann schon, aufgrund des Dekubitus, wenn wir uns verabschieden wollten, dann sollten wir das schnell machen. Und er wüsste auch nicht, ob sie in die Schweiz, ob sie dorthin reisen könnte. Ach so. Aber jetzt geht's wohl wieder. Hast du den Eindruck, dass sie Angst vor dem 21. hat? Oder glaubst du? Angst. Ja, sie hat große Angst. Aber nicht, ich habe immer gedacht, sie hätte Angst, dieses Getränk zu sich zu nehmen. Aber sie sagt, ich habe Angst vor dem, was dann kommt. Also vor dem Sterbeprozess? Oder vor dem Tod? Nee, vor dem Tod. Vor dem, was danach kommt, wenn dann was verstehe. Kommt. Das ist das, was dir Angst bereitet. Nadine, ich weiß nicht, ob deine Freundin Gabi mich kennt, aber egal, ob sie mich kennt. Ja, sie kennt dich. Dann bestelle ihr sehr herzliche Grüße von mir. Das werde ich und, mich sehr, sehr freuen. Sag ihr, dass ich ihre Position verstehe und das ausgesprochen respektiere. Das wird dir sehr helfen. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich hoffe, dass das dann alles so ablaufen wird, auch wie sie sich das wünscht. Von Herzen wünsche ich ihr das. Das hoffen wir alle. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Und wie gesagt, dir alles Gute und schöne Grüße an deine Freundin Gabi. Dir auch und vielen, vielen Dank. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zum Thema Zukunft. Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Habt ihr Angst davor? Freut ihr euch? Wie stellt ihr euch überhaupt die Zukunft vor? Werden wir irgendwann alle, also wir natürlich nicht, aber werden die Menschen alle vielleicht so mit kleinen, ja, persönlich steuerbaren Raumschiffen vielleicht durchs Weltall sausen und dann mal Urlaub auf der Venus machen, auf dem Mars oder so wie man heute, weiß ich, nach Mallorca fliegt, kann ja sein, dass es dann ganz selbstverständlich wird. Thema Zukunft. Herzlich willkommen, Christian. Christian ist 29. Hallo, Christian. Hallo. Christian, du hast dich auch zum Thema gemeldet. Warum? Ja, ich gehe sehr positiv durchs Leben. Bei mir ist alles schön und Freunde bewundern mich dafür, dass ich so positiv durchs Leben gehen kann. Und geht's dir denn auch so gut? Läuft alles glatt und alles im grünen Bereich? Es ist alles prima. Also ich bin jetzt in einem Jahr in meinem Traumjob angekommen, sozusagen. Was machst du? Ich bin Lehrer. Ja, für was? für Spanisch, Religion und Theater an einer Hamburger Stadtteilschule, also das heißt in anderen Bundesländern noch Haupt- und Realschule. Ja. Ja, und es macht halt Spaß, jetzt endlich mal sein eigenes Geld zu verdienen nach einem langen Studium und Referendariat. Und ist halt alles momentan eigentlich prima und positiv. Und wie gesagt, also Freunde bewundern mich auch dafür, dass ich so positiv durchs Leben gehen kann und auch mit meiner positiven Energie Leute anstecken kann. Ja, gehe ich recht in der Annahme, dass in deinem Leben bisher auch noch, dass es noch keine großen Krisen und Katastrophen gab? Naja, also jeder hat, glaube ich, so mal dies oder das, auch in seiner Familie oder bei Freunden, was einen so ein bisschen runterzieht, aber ich bin halt so ein Stehaufmännchen. Also ich kann halt irgendwie immer das Positive, das Licht am Ende des Tunnels sozusagen sehen. Für mich ist das alles immer, es gibt immer noch einen Ausweg. Also ja. Ich war noch nie in einer tiefen persönlichen Lebenskrise und hoffe natürlich auch da nie reinzukommen. Was war denn bisher deine größte Lebenskrise oder das größte Problem, mit dem du dich rumgeschlagen hast? Naja, also wenn man hört, persönlich Gott sei Dank bei Freunden, Familien in meiner eigenen Umgebung noch nichts, aber wenn man natürlich von Freunden das mitbekommt, dass jemand einen schlimmen Unfall hatte oder so und man dann Freunde trösten muss, das ist natürlich etwas, was einen selber dann auch schon mitbelastet. Okay, aber du warst direkt noch nicht betroffen, Gott sei Dank. Nee, Gott sei Dank nicht. Aber also, jetzt wollen wir nicht so viel über die Vergangenheit reden, sondern über die Zukunft. Du hast dich ja zum Thema Zukunft gemeldet. Genau, also meine Zukunft sieht positiv aus. Im März nächsten Jahres bin ich dann voll verbeamtet. Das ist ja auch was sehr Wichtiges heutzutage. Ja. Und ja, die Freundin zieht jetzt im Sommer bei mir ein. Es ist sind mehrere schöne Reisen zusammen geplant. Also es kann eigentlich nur noch so weitergehen. Ja. Das klingt natürlich alles sehr wunderbar und toll, aber mischt sich da nicht doch so ein bisschen Angst rein, oh Gott, irgendwann kann es auch bei mir mal kippen und irgendwas passiert? Naja, das, was man sich ja auch so jedes Jahr vielleicht, also wenn man so beispielsweise an Silvester daran denkt, oh, was kommt im nächsten Jahr, das Einzige, was ich mir für mich so immer wünsche, ist die Gesundheit, die natürlich sich jeder wünscht und das sollte natürlich schon bleiben, klar. Ja, wie stellst du denn, jetzt wirst du bald Beamter sein, das ist ein großer Schritt dann für die Karriere, die du gehst. Ja. Wie stellst du dir denn so deine Wunschzukunft, sagen wir mal so, für die nächsten 20, 30 Jahre vor? Wie soll's sich entwickeln? Wo soll's hingehen? Was sind so die Kernmarken, die du erreichen möchtest? Also privat gesehen natürlich schon, dann jetzt steht dann schon die Familienplanung natürlich auch an. Gut, ich werde jetzt im September 30, das heißt, eigentlich müsste ich vor dem Rathaus fegen, das tue ich aber nicht, denn wir haben das ganz klug gemacht und verreisen einfach mal an meinem 30. Geburtstag ganz schnell. Kann ich das schon mal nicht machen. Also die Familienplanung steht schon an. Kinder natürlich sollen es sein. Und dann, dass man dann auch, noch mal eine größere Wohnung eines Tages dann hat. Und auch beruflich natürlich. Also das ist ja auch noch nicht die Endstation, Beamter zu sein. Wo wird denn die Endstation hoffentlich sein dann bei dir? Ja, also eines Tages irgendwann mal Schulleiter zu sein, wäre natürlich schon prima. Ja gut, dann bist du ja immer noch Beamter, aber eben in einer höheren Gruppierung. Klar, in einer höheren Funktion, klar. Da träumt, glaube ich, jeder mal von. Weißt du, wenn du das so erzählst, kann ich das nachvollziehen? Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erdrückt es mich auch so ein bisschen, weil ich denke, oh Gott, wie langweilig. Alles ist geplant und alles ist perfekt. Ja, hast du so ein Gefühl manchmal auch, dass du denkst, das ist alles so überschaubar, da ist keine Turbulenz in meinem Leben, alles so, da ist die Familienplanung und dann kommt das Häuschen und dann kommt der Schulleiter und dann und so weiter. Verstehst du, wie ich meine? Hast du so ein Gefühl manchmal auch, dass du neben dir stehst und denkst, ach nee, irgendwie ist das doch alles so langweilig und so bieder? Ich sag das nicht, ich frage dich nur, ob du so ein Gefühl manchmal hast. Naja, es ist, glaube ich, schwer zu sagen, wenn man jetzt gerade ein volles Berufsjahr erst hinter sich hat und jetzt erstmal so aus dem Vollen schöpfen kann, zum ersten Mal zu sagen, Mensch, wir fahren jetzt wirklich mal weiter weg als Reise oder es darf jetzt auch mal ein etwas teurerer Abend im Restaurant sein oder man darf das Leben jetzt einfach mal genießen. Also Freunde fragen mich immer wieder, wie machst du das, dass du so durchs Leben gehen kannst, weil das Leben ist teilweise so schlimm und wenn ich dann höre, ja und man weiß ja nicht, ob man seinen Job behält und guck dir Spanien an, guck dir Griechenland an, solche Verhältnisse können wir auch eines Tages hier haben. Das ist natürlich eine Sache, die überlege ich auch. Also mein Berufsfeld in Spanien zum Beispiel jetzt, da sehe es nicht so aus. Und ich habe natürlich schon noch Angst dafür, dass wir solche Verhältnisse in Deutschland auch irgendwann mal haben. Ja, aber da gibt es ist wahrscheinlich auch eine Veranlagung, dass es Menschen gibt, die sich grundsätzlich ängstigen, wenn sie über solche trüben Vorstellungen nachdenken, was auf einen zukommt. Oder so wie du, der sagt, na, im Moment ist es gut, ich sehe die Gefahr, aber vielleicht geht's ja auch gut. Ne? So ist auch eher deine Haltung. Und vielleicht komme ich da ganz gut durch sogar. Ja, also es ist halt so meine Art, durchs Leben zu gehen. Und ich versuche da möglichst viele Menschen in meinem Umfeld immer mitzureißen, egal ob es jetzt nähere Freunde sind oder etwas weitere Bekannte oder auch die eigene Familie. Also ich werde da immer wieder gefragt, wie machst du das? Aber ich kann da auch keine richtige Antwort drauf geben. Du klingst in der Tat sehr gefestigt, Christian. Mhm. Steckt dahinter zum Beispiel ein festes Glaubensgerüst auch? Ja, also ich sag mal teilweise, denn also ich habe schon Religion, evangelische Religion studiert, sprich ich bin auch gläubig, ja. Mhm. Und der Glaube ist mir schon auch wichtig, nur ich sage mal so, also an Weihnachten und an Ostern zum Beispiel gehört Kirche und der Glaube und Gott im engeren Sinne dann auch für mich dazu, aber sonst jetzt nicht. Sonst nicht. Hm. Also mir ist der Glaube an sich wichtig und die Kunde und ich finde das ein spannendes Thema und ich habe es nicht umsonst studiert, aber es ist jetzt nicht so, dass es mein persönlicher Rückhalt jeden Tag für mich ist oder so. Habe ich es aus dem Gespräch rausgehört, dass durchaus bei dir, auch wenn die größte Angst darin besteht, dass du vielleicht schwer krank wirst oder dir am nächsten stehenden Menschen. Ja. Was war die Frage? Nee, das war habe ich das richtig rausgehört, dass wenn es eine große Angst bei dir gibt, dann ist das die große Angst überhaupt, dass du krank werden könntest. Klar, natürlich. Also heutzutage gibt's so viele Sachen. Also ich versuche möglichst gesund zu leben, dass ich auch eben weiß oder möglichst viel dafür tun kann, dass meine Zukunft eben für mich erstmal möglichst lange gesund Du klingst so vernünftig, Christian. Wann hast du mal richtig über wie und wann hast du mal richtig über die Stränge geschlagen? Naja, also ich glaube, also viele Menschen haben, glaube ich, mal so ihre typische Sturm- und Drangphase gehabt und jeder hat auch mal dann gefeiert im Leben und das soll auch jeder mal gemacht haben und jeder hat auch mal, ich habe auch mal ein Jahr im Ausland gelebt und als Animateur gearbeitet, das war auch eine ganz andere Sache als wie heutzutage, das sollte jeder auch mal getan haben einfach, ja. Christian, danke für das nette Gespräch. Ja, danke auch. Möge das Schicksal dir weiter wohlgesonnen bleiben und dass alles so weiter gut läuft, dann bist du wirklich ein Glückskind. Du kennst ja wahrscheinlich eben aus meiner Sendung hier auch so viele grauenhafte und traurige Schicksale. Das stimmt, ja. Wenn es einem dann so gut geht, muss man sehr dankbar und demütig sein, dass es einen so getroffen hat. Das bin ich auch. Ja. Und also ich kann einfach nur sagen, dass ich das möglichst vielen Leuten und auch allen Leuten wünsche, dass sie immer wieder auch Licht am Ende des Tunnels sehen können und Glück finden können im Leben. Christian, vielen Dank und alles Gute weiterhin. Ja, danke dir auch. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 1:48 Uhr haben wir schon. Das geht aber schnell heute. Das sind meine interessanten Gäste. Die lassen die Zeit verfliegen. Hier ist Elke und Elke ist 73. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Elke, die Zukunft. Ich möchte meine Vision dir erzählen. Von der Zukunft. Dass man in circa 100 Jahren, es kann auch länger dauern, Babys nicht mehr so bekommt, wie man sie jetzt bekommt. In wie vielen Jahren? Ja, das könnte in 100 Jahren sein. Ich weiß nicht, kann auch länger sein. Ja, wie meinst du, wie die Kinder dann zur Welt kommen? Durch eine künstliche Gebärmutter. Du hast es ja eben auch noch kurz angesprochen vorhin. Mhm. Du vermutest, dass die Menschen immer älter werden, dass man den Alterungsprozess ausschließen kann. Da bin ich fest von überzeugt, weil alle wissenschaftlichen Studien in diese Richtung weisen, ja. Ja, ich auch. Da bin ich auch fest von überzeugt. Also folgedessen muss man ja logischerweise die Menschheit verringern. Mhm. Denn wir haben ja jetzt schon 7 Milliarden Menschen. Ja, oder man muss, was ich gerade auch sagte, die Entwicklung muss so gehen, dass die Menschen ausgesiedelt werden können auf andere Planeten. Ja, das dürfte ja noch ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht. Ja. Und ich weiß nicht, ich wäre da nicht zu bereit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man weiß es ja nicht, vielleicht ist das irgendwann ganz toll auf anderen Planeten und man ist vielleicht ganz verrückt danach, da mal Urlaub zu machen. Ja, sicher. Aber ich weiß es nicht, wie lange ist man bis zum Mars, glaube ich, 2 Jahre unterwegs. Ja, noch geht das alles nicht. Das ist alles noch ein bisschen... Aber nochmal zurückzukommen auf die... Würde das noch in sehr, sehr weiter Ferne liegen. Ich meine, im Moment sind die Amerikaner ja nicht mal in der Lage, ihre Astronauten wieder runterzuholen. Ja. Die Russen einspannen. Aber lass uns nochmal über die Geburten reden. Also du meinst, es gibt eine künstliche Gebärmutter in Form einer Maschine? Ja, genau, einer Maschine, die man eben der echten Gebärmutter weitgehend nachbaut. Ich weiß ja nicht, wie die Gebärmutter von innen ausgekleidet ist. Hm. Ob die weich ist, ob die was oder wie oder was immer, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall kann man ja das befruchtete Ei entweder schon da reinsetzen oder man... Mhm. Das ist ja heute schon kein Problem mehr. Aber welchen Vorteil sollte das haben für die Menschheit und für die Frauen? Dass man nur noch so und so viele Menschen, also erstmal, dass die Frauen keine Kinder mehr zu bekommen haben, das ist schon mal der ganz praktische Hintergrund. Ja, wobei viele Frauen das ja auch gerne möchten und das auch nutzen. Ja, das wird ja heute schon gemacht, dass man... Leihmütter, natürlich, du hast recht. Ja. Ja, durchaus, du hast recht. Also eine Schwangerschaft ist ja auch beschwerlich und mit Risiken verbunden. Ja, und wenn man das dann so machen könnte. Und bei dem heutigen Schönheitswahn ist das ja auch, dass eine Frau doch, auch selbst wenn es alle Möglichkeiten gibt, dass das auch auf Äußerlichkeiten geht, nicht? Ja. Gegen Hängebusen und was weiß ich. Ja, ja. Übrigens, das ist ein gutes Stichwort. Davon bin ich auch überzeugt, dass man in Zukunft sich die Kinder vorher so aussuchen kann, wie sie dann aussehen sollen. Blaue Augen, große Nase, kleine Nase und so weiter. Ja, genau. Erstmal das, man wird die ganzen, es werden Designer-Babys geben. Das wird es geben, ja, bin ich sicher. Gibt es ja teilweise jetzt schon. Und, ja, genau. Ja, und man wird natürlich dann, und dadurch wird man die Menschheit reduzieren, indem nur noch keine natürlichen Kinder mehr geboren werden. Mhm. Wie das allerdings sexuell aussieht, weiß ich nicht. Naja, man kann ja weiter seinen Spaß haben, aber wenn die Kinder kommen dann halt in die Kiste, wo die dann geboren werden, wo die auswachsen. Und es dürfen eben nur noch, so was die Chinesen schon mal versucht haben, nur noch so und so viele Kinder für jeden. Ja, ja. Nicht? Und dass sich die Menschheit praktisch wieder reduziert. Ja, so vielleicht. Auf 2-3 Milliarden, das dürfte ja auch reichen. Also das ist so deine Vision, bezogen jetzt auf die Geburten. Ja, natürlich dann, wie gesagt, weiter eben manipuliert, dass man Menschheit besser kriegt als jetzt, dass man auch vielleicht gewisse Charakterzüge... Ja, das wird man auch programmieren können. ...rauskriegt, also dass es praktisch nur noch den guten Menschen gibt. Glaubst du, dass das eine gute Entwicklung ist? Nein. Nein. Es wird, ich bin überhaupt dafür nicht. Ich meine, ich bin für alles Moderne und für Fortschritt alles zu haben. Ich habe mich damals gewundert, als Ende der 60er, 70er Jahre, als das erste Retortenbaby geboren wurde. Das war ja in England. Das war in England. Ich habe neulich noch einen Bericht darüber gesehen im Fernsehen. Ja. Also ich habe mich damals schon gewundert, dass die katholische Kirche nicht auf die Barrikaden gegangen ist. Dass die das so akzeptiert haben. Also da... Ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Atheist, Agnostiker, aber ich habe mit der Kirche also folgedessen nichts am Hut. Mhm. Da habe ich mich erstmal schon gewundert. Ja. Nein, also ich bin gegen diesen ganzen Krams nicht. Und wenn ich das so höre, dass manche Eltern da zigmal künstliche Befruchtung machen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur bei all diesen Entwicklungen, ich glaube, ob die uns gefallen oder nicht, sie werden kommen. Ja, natürlich werden sie die Menschen, kommen. Ich glaube, die Menschen, du hast ja gefragt. Nicht? Ja, natürlich, ja. Die Menschen machen alles, was machbar ist. Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch überzeugt davon, dass da schon im stillen Kämmerlein... Ich auch. In geheimen Laboren. Ja, dass da schon experimentiert wird, nicht? Ja. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. Wie gesagt, man wird dann versuchen, natürlich auch schlechte Eigenschaften rauszuprogrammieren. Ja. ob das dann natürlich nur eine ganze gute Welt ist, wir alle werden es nicht mehr erfahren. Nee, wir werden es nicht mehr erfahren. Liebe Elke, dann danke ich dir für deine Prognose bezüglich der Geburtsvorgänge in der Zukunft. Danke und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Roman 46. Guten Morgen, Roman. Ja, hallo. Guten Morgen, Roman. Auch zum Thema Zukunft. Ja, zum Thema Zukunft. Also ich, hallo? Ja, ich höre. Ja, zum Thema Zukunft. Also ich gehe auch regelmäßig zu Wahrsagern. Mhm. Und das Problem ist eindeutig das, dass ich von meinem persönlichen Problem dann weggekommen bin. Und Ich muss mich gerade ein bisschen auf dich einstellen. Du bist Österreicher, ja, ne? Ja, ich bin Österreicher. Ich höre es gerade, ich höre es am Akzent, ja. Also du gehst auch ab und zu Wahrsagern. Richtig, genau. Ja. Und das Problem war für mich, also ich konnte das nicht, also für mich konnte ich ihm das verifizieren. Also zuerst bin ich wegen Gesundheit, finanziellen Sorgen hingegangen. Mhm. Und eines Tages habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich einmal frage, wie geht's einmal der gesamten Menschheit? Ach. Das müsste man ja am besten ja verifizieren. Ja. Und wie gesagt, seit 25 Jahren mache ich das. Moment, ich habe nicht verstanden. Also du hast nach der Entwicklung der gesamten Menschheit gefragt, nicht nur dein subjektives Leben. Richtig, genau, richtig. Und ja. Was war in 25 Jahren, hast du gefragt, wie wird es sein? Ja, nicht in 25 Jahren, aber zum Beispiel 1980 habe ich schon begonnen, zu Wahrsager zu gehen. Mhm. Da war ich schon in der Schule und dann mein erstes Geld habe ich dann verdient. Und dann habe ich zum Beispiel, wie das war mit den Twin Towers, ja, weil ich bei einer Kartenlegerin und die hat das also nicht exakt vorhergesagt, sondern die hat gesagt, es gibt da zwei Türme, die werden in Amerika brennen zum Beispiel. Ja. Wann hat die das gesagt? In welchem Jahr? Zwei Jahre vor, bevor das passiert ist. Ja. Die hat gesagt, zwei Türme in Amerika werden brennen. Richtig, ja, ja, ja. Das ist ja schon ein bisschen gruselig. Ja. Oder zum Beispiel, wie AIDS aufgekommen ist, da war ich bei einem Astrologen, der hat das eben gesagt, also Steinbock und Skorpion stehen in einer bestimmten Konstellation. Mhm. Es wird als Lustzeichen bezeichnet werden, die aber keine Lustzeichen ist, sondern es wird jeden angehen. Ja. Mhm. Und sicherlich sind diese Sachen immer verklausuliert unter den Bildern. Ja. Aber es haben dann einen schon. Ja. Haben denn deine Wahrsagerin auch Kriege vorausgesagt, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten hatten? Ja, Kriege nicht so sehr, aber terroristische Anschläge. Hm. Terrorismus, ja. Aber kann man, Terrorismus, wie konkret und Biochemie, es scheint eine Art biochemische Entwicklung zu geben, ja. Auf dem Informationssektor, man wird Computer auf biochemischer Basis bauen. Jetzt glaube ich, ist sogar rausgekommen, dass man auf einer Gene 100 Millionen Stunden DVD sich anschauen kann. Also das habe ich jetzt auch schon bestätigt bekommen, dass das so ist. Ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen zwischendurch fragen. Ich finde es seltsam, dass du vor allen Dingen damals auch als junger Mann zu einer Wahrsagerin gehst, der Geld hinlegst, damit die Wahrsagerin dir über die Zukunft der Welt etwas sagt. Wie kommt denn das? Ja, weil es letztendlich, ich lerne daraus ja vieles. Ja. Also ich spreche dann mit den Wahrsagern. Viele lassen sich ja nicht ins Nähkästchen schauen, aber es ist eindeutig so, also die guten und die richtigen Wahrsager behaupten ja nicht, dass das jetzt irgendwo herkommt, sondern es gibt sowas Ähnliches wie eine Akasha-Chronik, ja. Und in dieser Akasha-Chronik sind also Bilder, die sich verändern, ja. Ja. Was zahlst du denn? Was zahlst du denn da für pro Sitzung? Also das ist so, also die richtigen Wahrsager nehmen eine Spende an, ja. Das ist ja kein fixes Gehalt als solches, ja. Und die richtigen Wahrsager behaupten ja auch, dass man ja nicht so oft zu einem Wahrsager gehen soll, weil natürlich der Wahrsager oder der Held oder der Astrologe natürlich in das Schicksal von dem eingreift. Ich verstehe. Eine Schlussfrage noch, Roman. Ja? Hat ein Wahrsager dir noch irgendetwas Spektakuläres für unsere jetzt unmittelbare Zukunft, sagen wir für die nächsten 10 Jahre, vorausgesagt? Ja, dass in Wirklichkeit der Mensch 120 Jahre alt wird und dass er nicht länger älter wird, weil nämlich die Pharmazie und alle anderen das Interesse haben, ihre Sachen weiter zu verkaufen, ja. Ah, und okay. Das ist insofern spektakulär, weil der Mensch könnte wesentlich älter werden, ja. Aber es wird unterbunden, definitiv, ja. Verstehe. Jetzt muss ich leider Schluss machen. Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen plaudern, aber die Sendung ist vorbei. Aber nett, dass... Ja, das wieder mal an, ja. Ja, genau, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir, Roman. Tschüss. Okay, ich danke dir auch. Tschüss. Jetzt habe ich mit keinem Wahrsager gesprochen, aber das können wir sehr gerne nachholen übermorgen. Also morgen sind wir nicht da, das ist Feiertag, aber dann in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Also wenn ein Wahrsager oder eine Wahrsagerin sich meldet, ich bin dabei, bitte anrufen. So, in der Technik Friedrich Marquardt. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, da wo Feiertag ist, und wir sehen und hören uns wieder dann übermorgen. Gute Nacht.